Deutschlandradio Kultur, 8 Uhr und 19 ist es. Heute ist Donnerstag und es sind die Filmfestspiele in Venedig. Heute hat ja Wim Wenders seinen großen Auftritt. Die letzten Tage von Aran Juan, die Verfilmung von Handkes Stück. Aber es kommen natürlich auch neue Filme ins Kino. Jörg Taschmann ist dafür hier in Studio 9. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Zwei Stück haben Sie mitgebracht. Eine Maori-Sage aus Neuseeland und eine französische Liebeskomödie. Gehen wir doch mal weit weg von Europa. Landen wir erstmal in Neuseeland. Mahana, eine Maori-Sage, und zwar in der Regie von Lee Tamahori. Kurz was zum Regisseur? Ja, der hat vor sehr langer Zeit, nämlich 1994, ein ganz packendes Debüt gedreht. Das hieß Once Were Warriors auf Englisch und in Deutschland Die letzte Kriegerin. Und auch da ging es bereits um die Ureinwohner Neuseelands, die Maoris. Und es ging um häusliche Gewalt in einer Familie. Es war auch schon eine Art Familiensaga. Und das war ein so großer Erfolg, dass Hollywood ihn sofort abwarb. Er hat dann da ein paar mehr oder weniger bedeutende Filme gedreht. Der erfolgreichste garantiert einen James Bond, den er auch mal gemacht hat. Aber er konnte nie wieder wirklich so punkten und so eine Mischung aus Unterhaltungskino mit Anspruch machen. Und nun ist er zurückgekehrt mit Mahana und der lief auch auf der Berlinale in diesem Jahr. Leider dort nur außerhalb des Wettbewerbs, weil für mich war es der Favorit. Also für mich hätte der gut und gerne auch den Goldenen Bären kriegen können. Aber das geht natürlich nicht, wenn man außerhalb des Wettbewerbs teilnimmt. Es ist die Geschichte um zwei verfeindete Maori-Familien, die Mahanas und die Poatas. Und das hat so eine Mischung aus Romeo und Julia, Neo-Western, Tragödie und auch Sportfilm, weil eine der größten Attraktionen dieses Films ist ein sogenannter Schafschur-Wettbewerb. Das ist so ein, in den Dörfern müssen Schafe so schnell wie möglich geschoren werden. Das ist ein riesiger, nicht nur ein Gaudi, sondern es wird wahnsinnig ernst genommen. Das ist wie so ein Sport und natürlich diese beiden verfeindeten Familien bekriegen sich auch bei diesem Schafschur-Wettbewerb. Ja, wenn man mal in Neuseeland war, und ich war mal in Neuseeland, weiß man ja, dass es ungefähr 10-mal so viele Schafe wie Einwohner gibt. Insofern ist das da Erfolgssport. Was ist das, was Sie so fasziniert hat dann auch an diesen Personen dieser Sage, Romeo und Julia, Sie haben es angedeutet? Also ich fand einfach toll, wie diese beiden Clans irgendwie gezeigt werden. Man sieht, das sind eben so zwei Familien, die bekriegen sich und natürlich, wie das dann eben so ist, keiner weiß wirklich mehr, warum das eigentlich so ist. Es wird einfach gemacht, auch von den ganzen Generationen. Dann ist da ein Junge, der ist so 14, 15, Simeon, und der verliebt sich dann einfach mal in das Mädel vom anderen Clan und schon bricht da das ganze Fundament zusammen und dieser sehr autoritäre, tyrannische Großvater schmeißt ihn und seine ganze Familie dann raus. Die werden dann quasi enterbt auf irgendein Haus getan, was eine Bruchbude ist. Und erst gegen Ende wird dieses Familiengeheimnis gelüftet. Und das ist sehr bewegend. Das ist wirklich ein ganz großes Epos. Ein Melodrama ist es auch noch. Aber es macht einfach Spaß, mal so eine Geschichte zu sehen. Weil sowas sieht man einfach nicht mehr im Kino. Alles das, was Kino eigentlich kann, was Kino so ausmacht. Springen wir zurück nach Europa, nach Frankreich. Mein ziemlich kleiner Freund in der Regie von Laurent Tirard. Wer ist dieser ziemlich kleine Freund? Fangen wir mal damit an. Der Film fängt sehr schön an mit einem Telefongespräch. Also eine Powerfrau, Diane, kommt nach Hause und wird angerufen auf ihrem Festnetz, aber von ihrem eigenen Handy. Und Alexandre, ein Mann, hat ihr Handy im Restaurant gefunden und ist unglaublich charmant und bringt sie relativ schnell dazu, dass man sich wieder in einem Restaurant trifft, damit er ihr das Handy übergeben kann. Aber dann die große Überraschung, dieser charmante Alexandre ist nur 1,36 Meter groß. Und da staunt sie dann schon etwas. Trotzdem findet sie diesen Mann charmant und fühlt sich auch zu ihm hingezogen. Aber natürlich gibt es dann noch die Umwelt, wie das da so ist mit der Liebe. Zwei sind ja manchmal sehr glücklich miteinander, aber wenn die anderen dann hinzukommen, dann wird es kompliziert. Und nun wird natürlich dieser 1,36 Meter große Mann auch noch von Jean Dujardin gespielt. Das ist so zurzeit so ziemlich der größte französische Star. Und ich habe ihn vor kurzem in einem Interview gesprochen und gefragt, ob er nicht irgendwelche Bedenken hatte bei dieser Rolle. Est-ce que ça serait pas un peu ridicule tout ça? Et si c'était ridicule? Mais ça m'a traversé une minute. Mais non, c'est une appréhension que j'ai. J'ai pas des grandes trouilles dans le métier. J'en ai dans la vie, mais pas dans ce métier. Au pire, on se plante. J'essaie de bien faire les choses, j'essaie de bien travailler. Also er sagt, er hatte keine großen Ängste. Ganz kurz hat er sich gefragt, ob das nicht alles lächerlich ist. Aber er hätte keine Angst im Beruf, höchstens mal ein paar Ängste im Leben. Und er versucht einfach, seinen Job gut zu machen. Und hat er ihn gut gemacht? Er hat ihn wirklich gut gemacht. Man kann natürlich bei dieser Konstruktion auch ein bisschen die Konstruktion kritisieren. Das muss man, glaube ich, auch. Weil natürlich ist er nur so klein geraten durch gewisse Special Effects. Und dann stimmt natürlich was mit dem Gesicht irgendwie nicht. Also das sieht dann schon ein bisschen seltsam aus. Daran muss man sich gewöhnen. Aber irgendwann vergisst man das und glaubt dieser Geschichte irgendwie. So absurd sie vielleicht klingen mag. gesagt, weil wir haben auch noch eine ganz tolle Hauptdarstellerin, nämlich Virginie Ferrat, eine Belgierin, die wir gerade hier in Birnkuchen und Lavendel sehr erfolgreich im deutschen Kino sehen. Und mich hat die Geschichte irgendwann dann doch berührt, weil man irgendwie sieht, die beiden wollen und können miteinander, aber die Umwelt führt eben dazu, dass dieses Paar noch gar nicht ein Paar werden kann. Und dann ist es natürlich auch eine Komödie, manchmal ein bisschen klamottig. Aber wie gesagt, das ist eine, entweder man glaubt dran und dann hat man seinen Spaß. Also man hat den Schrumpfungsprozess sozusagen. Genau, oder aber man sieht nur das Technische und sagt sich die ganze Zeit, das kann gar nicht sein. Und dann kommt man natürlich auch nie rein in diesen Film. Vielen Dank, Jörg Taschmann. Die beiden Filme Mahana, eine Maori-Sage in der Regie von Leta Maori und Mein ziemlich kleiner Freund von Laurent Dirard ab heute in den deutschen Kinos.